Abschnitt 3 aus Psychologie der Massen von Gustave Le Bon, übersetzt von Rudolf Eisler. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erstes Buch, Die Massenseele. Erstes Kapitel, Allgemeine Charakteristik der Massen, das psychologische Gesetz ihrer geistigen Einheit. Im gewöhnlichen Wortsinne bedeutet Masse eine Vereinigung irgendwelcher Individuen von beliebiger Nationalität, beliebigem Berufe und Geschlecht und beliebigem Anlasse der Vereinigung. Vom psychologischen Gesichtspunkt bedeutet der Ausdruck Masse etwas ganz anderes. Unter bestimmten Umständen und bloß unter diesen besitzt eine Ansammlung von Menschen neue Merkmale, ganz verschieden von denen der diese Gesellschaft bildenden Individuen. Die bewusste Persönlichkeit schwindet, die Gefühle und Gedanken aller Einheiten sind nach derselben Richtung orientiert. Es bildet sich eine Kollektivseele, gewiss transistorische Art, aber von ganz bestimmtem Charakter. Die Gesamtheit ist nun das geworden, was ich mangels eines besseren Ausdrucks als organisierte Masse oder, wenn man es lieber will, als psychologische Masse bezeichnen werde. Sie bildet ein einziges Wesen und unterliegt dem Gesetz der geistigen Einheit der Massen, in Klammern, loi unité mentale de foule. Augenscheinlich ist es nicht der Umstand allein, dass viele Individuen sich zufällig zusammenfinden, wodurch sie die Eigenschaften einer organisierten Masse annehmen. 1000 zufällig auf einem öffentlichen Platze vereinigte Individuen ohne bestimmten Zweck bilden keineswegs eine Masse im psychologischen Sinne. Zur Erlangung der speziellen Merkmale dieser gehört der Einfluss gewisser Reize, deren Wesen wir zu bestimmen haben. Das Schwinden der bewussten Persönlichkeit und die Orientierung der Gefühle und Gedanken nach einer bestimmten Richtung, welches die ersten Merkmale der sich organisierenden Masse bildet, erfordert nicht immer die gleichzeitige Anwesenheit mehrerer Individuen an einem einzigen Orte. Tausende getrennter Individuen können in gewissen Momenten unter dem Einflusse gewisser heftiger Gemütsbewegungen, etwa eines großen nationalen Ereignisses, die Merkmale einer psychologischen Masse gewinnen. Es braucht dann nur ein Zufall, sie zu vereinigen, damit ihre Handlungen sogleich die spezifischen Merkmale der Massenhandlungen annehmen. In gewissen Momenten kann ein halbes Dutzend Menschen eine psychologische Masse konstituieren, während Hunderte zufällig vereinigter Menschen sie nicht konstituieren können. Andererseits kann ein ganzes Volk ohne sichtbare Zusammenscharung unter dem Einfluss gewisser Faktoren zu einer Masse werden. Hat sich eine psychologische Masse gebildet, so erwirbt sie provisorische, aber bestimmbare allgemeine Merkmale. Diesen gesellen sich besondere Merkmale veränderlicher Art hinzu, je nach den Elementen, aus denen die Masse sich zusammensetzt und durch welche deren geistige Struktur modifizierbar ist. Die psychologischen Massen sind also einer Klassifikation zugänglich und wir werden, bis wir zu einer solchen gelangen, sehen, dass eine heterogene, das heißt aus ungleichartigen Elementen zusammengesetzte Masse mit den homogenen, das heißt aus mehr oder minder ähnlichen Elementen zusammengesetzten Massen, in Klammern Sekten, Kasten, Klassen, Merkmale gemein haben und außerdem noch Besonderheiten aufweisen, durch die sie sich voneinander unterscheiden lassen. Bevor wir uns aber mit den verschiedenen Kategorien der Masse befassen, müssen wir zuerst die allen gemeinsamen Merkmale untersuchen. Wir werden gleich dem Naturforscher vorgehen, der mit der Beschreibung der allgemeinen Merkmale, welche allen Individuen gemeinsam sind, beginnt, bevor er sich mit den besonderen Merkmalen befasst, welche die Unterscheidung der Gattungen und Arten dieser Familie ermöglichen. Die genaue Schilderung der Massenseele ist nicht leicht, weil ihre Organisation nicht bloß je nach Rasse und Zusammensetzung der Gesamtheiten variiert, sondern auch je nach der Natur und dem Grade der Anreize, denen diese Gesamtheiten unterliegen. Aber dieselbe Schwierigkeit besteht für das psychologische Studium jeglicher Individuen. Nur in den Romanen sieht man die Individuen in einem konstanten Charakter durchs Leben gehen. Die Gleichförmigkeit des Milieu allein schafft die sichtbare Gleichartigkeit der Charaktere. Ich habe anderwärts gezeigt, dass alle geistigen Konstitutionen Charaktermöglichkeiten enthalten, die sich bei einem jähen Wechsel des Milieus offenbaren können. So fanden sich unter den wildesten, grausamsten Konventmitgliedern gutmütige Bürger, die unter normalen Verhältnissen friedliche Notäre oder ehrsame Beamte gewesen wären, Nach dem Sturm nahmen sie ihren Normalcharakter als friedliche Bürger wieder an. Unter ihnen fand Napoleon seine willigsten Diener. Da wir hier nicht alle Stufen der Massenbildung studieren können, werden wir sie besonders in ihrer Phase vollständiger Organisation ins Auge fassen. Wir werden derart sehen, was sie werden können, nicht was sie immer sind. Diese fortgeschrittene Organisationsphase allein ist es, in der sich auf dem unveränderlichen und herrschenden Rassenuntergrunde gewisse neue und besondere Merkmale aufbauen und wo sich die Orientierung aller Gefühle und Gedanken der Gesamtheit nach einer identischen Richtung vollzieht. Hier nun zeigt sich, was ich oben das psychologische Gesetz der geistigen Einheit der Massen genannt habe. Es gibt unter den psychischen Merkmalen der Masse solche, welche sie mit isolierten Individuen gemein haben können, während andere wieder für sie durchaus spezifisch und nur bei Gesamtheiten anzutreffen sind. Diese spezifischen Merkmale wollen wir zunächst studieren, um deren Bedeutung so recht darzutun. An einer psychologischen Masse ist das Sonderbarste dies. Welcher Art auch die sie zusammensetzenden Individuen sein mögen, wie ähnlich oder unähnlich ihre Lebensweise, Beschäftigung, ihr Charakter oder ihre Intelligenz ist, durch den bloßen Umstand ihrer Umformung zur Masse besitzen sie eine Art Kollektivseele, vermöge deren sie in ganz anderer Weise fühlen, denken und handeln, als jeder von ihnen für sich fühlen, denken und handeln würde. Es gibt Ideen und Gefühle, die nur bei den zu Massen verbundenen Individuen auftreten oder sich in Handlungen umsetzen. Die psychologische Masse ist ein provisorisches Wesen, das aus heterogenen Elementen besteht, die für einen Augenblick sich miteinander verbunden haben. Genauso wie die Zellen des Organismus durch ihre Vereinigung ein neues Wesen mit ganz anderen Eigenschaften als denen der einzelnen Zellen bilden. Im Widerspruche mit einer Anschauung, die sich befremdlicherweise bei einem so scharfsinnigen Philosophen wie Herbert Spencer es ist, findet, gibt es in dem eine Masse ausmachenden Aggregat keineswegs eine Summe und eine Durchschnittszahl der Elemente, sondern eine Kombination und Bildung neuer Elemente, genauso wie in der Chemie sich bestimmte Elemente, wie zum Beispiel die Basen und Säuren, bei ihrem Zusammenkommen zur Bildung eines neuen Körpers verbinden, dessen Eigenschaften, von denen der Körper, die an seinem Zustandekommen beteiligt waren, völlig verschieden sind. Leicht ist die Feststellung des Maßes von Verschiedenheit des der Massenangehörenden vom isolierten Individuum. Weniger leicht ist aber die Entdeckung der Ursachen dieser Verschiedenheit. Um diese Ursachen wenigstens einigermaßen zu ersehen, muss man sich zunächst der von der modernen Psychologie gemachten Feststellung erinnern, dass nicht bloß im organischen Leben, sondern auch in den intellektuellen Funktionen die unbewussten Phänomene eine überwiegende Rolle spielen. Das bewusste Geistesleben stellt nur einen recht geringen Teil neben dem unbewussten Seelenleben dar. Die feinste Analyse, die schärfste Beobachtung gelangt nur zu einer kleinen Anzahl bewusster Motive des Seelenlebens. Unsere bewussten Akte leiten sich aus einem, besonders durch Vererbungseinflüsse geschaffenen, unbewussten Substrat her. Dieses enthält die zahllosen Ahnenspuren, aus denen sich die Rassenseele konstituiert. Hinter den eingestandenen Motiven unserer Handlungen gibt es zweifellos die geheimen Gründe, die wir nicht eingestehen. Hinter diesen aber liegen noch geheimere, die wir nicht einmal kennen. Die Mehrzahl unserer alltäglichen Handlungen ist nur die Wirkung verborgener, uns entgehender Motive. Es sind vornehmlich die der Rassenseele zugrunde liegenden unbewussten Elemente, wodurch sich alle Individuen dieser Rasse ähneln. Und sie, die Früchte der Erziehung, noch mehr aber einer außerordentlichen Erblichkeit, sind es auch, wodurch sie sich unterscheiden. Die an Intelligenz unähnlichsten Menschen haben äußerst ähnliche Instinkte, Leidenschaften und Gefühle. In allem, was Gegenstand des Gefühls ist, Religion, Politik, Moral, Sympathien und Antipathien und so weiter, überragen die ausgezeichnetsten Menschen nur sehr selten das Niveau der gewöhnlichsten Individuen. Zwischen einem großen Mathematiker und seinem Schuster kann intellektuell ein Abgrund klaffen, aber hinsichtlich des Charakters ist der Unterschied sehr oft nichtig oder sehr gering. Nun sind es eben diese allgemeinen Charaktereigenschaften, die vom Unbewussten beherrscht und die der Mehrzahl der normalen Vertreter einer Rasse ziemlich gleichmäßig zukommen, was in den Massen vergemeinschaftlicht wird. In der Kollektivseele verwischen sich die intellektuellen Fähigkeiten und damit auch die Individualität der Individuen. Das Heterogene versinkt im Homogenen und es überwiegen die unbewussten Qualitäten. Eben diese Vergemeinschaftlichung der gewöhnlichen Eigenschaften ist es, was uns erklärt, warum die Massen niemals Handlungen, zu welchen eine besondere Intelligenz gehört, ausführen werden können. Die Entscheidungen von allgemeinem Interesse, von einer Versammlung hervorragender, aber verschiedenartiger Leute getroffen, sind jenen, welche eine Versammlung von Dummköpfen treffen würde, nicht merklich überlegen. Sie können in der Tat nur die mittelmäßigen aller Weltsqualitäten vergemeinschaftlichen. Es ist die Dummheit, nicht der Geist, was sich in den Massen akkumuliert. Es hat nicht, wie man so oft wiederholt, die ganze Welt mehr Geist als Voltaire, sondern Voltaire hat gewiss mehr Geist als die ganze Welt, wenn man unter dieser die Massen versteht. Beschränkte sich aber bei den zur Masse gehörenden Individuen die Vergemeinschaftlichung auf die gewöhnlichen Eigenschaften eines jeden von ihnen, dann gäbe es nur eine Durchschnittszahl, aber nicht, wie wir sagten, eine Schöpfung neuer Merkmale. Wie stellen sich diese neuen Merkmale ein? Das haben wir jetzt zu erforschen. Verschiedene Ursachen haben an dem Auftreten dieser Spezialcharaktere der Massen, welche die Individuen nicht besitzen, Anteil. Die erste dieser Ursachen besteht darin, dass das Individuum in der Masse schon durch die Tatsache der Anzahl ein Gefühl unüberwindlicher Macht erlangt, welches ihm gestattet, Instinkten zu frönen, die es allein notwendig gezügelt hätte. Es wird dies nun umso weniger Anlass haben, als bei der Anonymität und demnach auch Unverantwortlichkeit der Masse das Verantwortlichkeitsgefühl, welches die Individuen stets zurückhält, völlig schwindet. Eine zweite Ursache, die Ansteckung, trägt ebenso dazu bei den Massen die Äußerung der speziellen Merkmale und zugleich die Orientierung jener zu bewerkstelligen. Die Ansteckung ist ein leicht zu konstatierendes, aber unerklärliches Phänomen, das man den von uns zugleich zu studierenden Phänomenen hypnotischer Art zurechnen muss. In der Masse ist jedes Gefühl, jede Handlung ansteckend, und zwar in so hohem Grade, dass das Individuum sehr leicht sein persönliches Interesse dem Gesamtinteresse opfert. Es ist dies eine seiner Natur durchaus entgegengesetzte Fähigkeit, denen der Mensch nur als Massenbestandteil fähig ist. Eine dritte, und zwar die wichtigste Ursache, bestimmt in den zur Masse vereinigten Individuen besondere Eigenschaften, welche denen des isolierten Individuums völlig entgegengesetzt sind. Ich rede hier von der Suggestibilität, von der die erwähnte Ansteckung übrigens nur eine Wirkung ist. Zum Verständnis dieser Erscheinung gehört die Vergegenwärtigung gewisser neuer Entdeckungen der Physiologie. Wir wissen jetzt, dass mittels mannigfacher Prozeduren ein Mensch in einen solchen Zustand versetzt werden kann, dass er nach Verlust seiner ganzen bewussten Persönlichkeit allen Suggestionen desjenigen gehorcht, der ihm seines Persönlichkeitsbewusstseins beraubt hat, und dass er die zu seinem Charakter und seinen Gewohnheiten in schärfstem Gegensatz stehenden Handlungen verbringt. Nun scheinen sehr sorgfältige Beobachtungen dazu tun, dass ein eine Zeit lang im Schoße einer tätigen Masse eingebettetes Individuum in Wälde durch Ausströmungen, die von ihr ausgehen oder durch sonst eine unbekannte Ursache, in einem Sonderzustand sich befindet, der sich sehr der Faszination nähert, die den Hypnotisierten in den Händen des Hypnotisators befällt. Indem das Hirnleben beim Hypnotisierten paralysiert ist, wird dieser der Sklave aller unbewussten Funktionen seines Rückenmarks, die der Hypnotisator nach seinem Belieben lenkt. Die bewusste Persönlichkeit ist völlig geschwunden. Wille und Unterscheidungsvermögen sind dahin. Alle Gefühle und Gedanken sind nach der durch den Hypnotisator hergestellten Richtung orientiert. So ungefähr verhält sich auch der Zustand des einer psychologischen Masse angehörenden Individuums. Es hat von seinen Handlungen kein Bewusstsein mehr. Wie beim Hypnotisierten können bei ihm, während zugleich gewisse Fähigkeiten aufgehoben sind, andere auf einen Grad höchster Stärke gebracht werden. Unter dem Einfluss einer Suggestion wird es sich mit einem unwiderstehlichen Schwunge an die Ausführung bestimmter Handlungen machen. Und dieses Ungestüm ist bei den Massen noch unwiderstehlicher, als beim Hypnotisierten, weil die für alle Individuen gleiche Suggestion durch Gegenseitigkeit anwächst. Die Individuen, welche in der Masse eine zum Widerstande gegen die Suggestion hinreichend starke Persönlichkeit haben, sind in zu geringer Anzahl, um gegen den Strom zu kämpfen. Höchstens können sie vermittelst einer anderen Suggestion eine Ablenkung versuchen. So zum Beispiel hat ein glücklicher Ausdruck, ein zur rechten Zeit hervorgerufenes Bild, oft die Massen von den blutigsten Taten abgehalten. Die Hauptmerkmale des in der Masse befindlichen Individuums sind demnach Schwund der bewussten Persönlichkeit, Vorherrschaft der unbewussten Persönlichkeit, Orientierung der Gefühle und Gedanken in derselben Richtung durch Suggestion und Ansteckung, Tendenz zur unverzüglichen Verwirklichung der suggerierten Ideen. Das Individuum ist nicht mehr es selbst, ist ein willenloser Automat geworden. Ferner steigt durch die bloße Zugehörigkeit zu einer organisierten Masse der Mensch mehrere Stufen auf der Leiter der Zivilisation herab. Isoliert war er vielleicht ein gebildetes Individuum. In der Masse ist er ein Barbar, das heißt ein Instinktwesen. Er besitzt die Spontaneität, die Heftigkeit, die Wildheit und auch den Enthusiasmus und Heroismus primitiver Wesen. Diesen nähert er sich noch durch die Leichtigkeit, mit der er sich von Worten und Bildern, die auf jedes einzelne Individuum gänzlich ohne Wirkung wären, beeinflussen und zu Handlungen, die zu seinen offenbarsten Interessen und bekanntesten Gewohnheiten im Widerspruche stehen, verführen lässt. In der Masse gleicht das Individuum einem Sandkorn in einem Haufen anderer, das der Wind beliebig emporwirbelt. So sieht man Geschworene Urteile abgeben, die jeder Geschworene einzeln missbilligen würde, Parlamente, Gesetze und Maßnahmen annehmen, die jedes Mitglied als Einzelner ablehnen würde. Die Männer des Konvents waren jeder für sich aufgeklärte Bürger mit friedlichen Gewohnheiten. Zur Masse vereinigt zauderten sie nicht, die grausamsten Vorschläge zu billigen, die offenbar unschuldigsten Individuen aufs Schafott zu schicken und im Gegensatz zu allen ihren Interessen auf ihre Unverletzlichkeit zu verzichten und sich selbst zu dezimieren. Nicht bloß durch seine Handlungen weicht das Mitglied der Masse von sich selbst so wesentlich ab. Schon bevor es jede Unabhängigkeit eingebüßt, haben sich seine Gedanken und Gefühle umgeformt, und zwar so sehr, dass der Geizige zum Verschwender, der Skeptiker zum Gläubigen, der Ehrenhafte zum Verbrecher, der Hasenfuß zum Helden wird. Der Verzicht auf alle seine Privilegien, den in einem Moment des Enthusiasmus der Adel in der berühmten Nacht vom 4. August 1789 leistete, wäre sicherlich niemals von dessen Mitgliedern als Einzelnen angenommen worden. Es ist aus dem Vorstehenden zu schließen, dass die Masse stets dem isolierten Menschen intellektuell untergeordnet ist, hinsichtlich der Gefühle und der durch diese bewirkten Handlungen aber unter Umständen besser oder schlechter sein kann. Es hängt alles von der Art der Suggestion ab, unter der die Masse steht. Dies haben die Autoren, welche die Masse nur vom kriminologischen Gesichtspunkt aus studiert haben, vollständig verkannt. Zweifellos ist die Masse oft verbrecherhaft, oft aber ist sie auch heldenhaft. Besonders die Massen sind es, die man für den Triumph eines Glaubens oder einer Idee in den Tod schickt, die man für Ruhm und Ehre enthusiasmiert, die man fast ohne Brot und Wasser im Zeitalter der Kreuzzüge zur Befreiung eines göttlichen Grabes oder, wie 1793, zur Verteidigung des vaterländischen Bodens fortreißt. Gewiss ein unbewusster Heroismus, aber mit diesen Heroismen vollzieht sich die Geschichte. Sollten auf das aktive Konto der Völker nur die kalt vernünftigen Großtaten geschrieben werden, es würden in den Weltannalen nur deren wenige verzeichnet sein. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Yazid Sarosla im November 2024.